Da war so ein Typ, den das Leben nicht grad sehr viel schenkte. Der bei jeder Kreuzung immer in die falsche Richtung lenkte. Er war allein, hatte nur Kollegen, keine Freunde. Alles, was er hatte, war nur seine Bong und seine Träume. Er wollte Rapstar werden, wollte Deutschlands Bester werden. Alles, was er eigentlich wollte, war nur nicht als Armer sterben. Doch welche Zukunft hast du, wenn du keinen Abschluss hast? Weil du niemals Bock auf Schule hast. Er dachte, alles kommt ihm von alleine zugeflogen. Doch er hat im Leben schon zu oft betrogen, oft gelogen. Jetzt kriegt er Hartz IV, er sagt, es ist alles super. Scheiß auf das Essen, denn er hat es wieder. Was zu blubbern, eine Woche später hat er kein Geld und Riesenhunger. Hing immer bei anderen rum, dass sie nicht merken, wie er lungert. Er schämte sich, doch was blieb ihm denn anders übrig? Er hatte nicht viel Geld, war aber so mega süchtig. Da war so ein Typ, den das Leben nicht grad sehr viel schenkt. Der bei jeder Kreuzung immer in die falsche Richtung lenkte. Er war allein, hatte nur Kollegen, keine Freunde. Alles, was er hatte, war nur seine Bon und seine Träume. Los. Seine Eltern und Verwandten kannten ihn nur noch flüchtig. Von zu Hause rausgeworfen, keine Chancen, sich neu zu beweisen, mal die Zähne zusammenzubeißen. Kein Geld und kein Heim, bitterkalt und ganz allein, sollte das sein Leben sein. Er saß am Ufer und dachte nach, was hab ich bloß falsch gemacht? Freunde angelogen und betrogen und das alles nur für seine Drogen. Wo sind die Träume hin, die er hatte? Doch als Kind, er wollte was erreichen, sich als Pendler durch das ganze Land streichen. Stattdessen brach er die Schule ab, scheiße, voll verkackt. Keine Ziele mehr im Visier. Stattdessen morgens um 8 das erste Bier. Gespendet vor einem Start und Mr. Hartz IV. Doch am dritten ist die Börse wieder leer. In seinem Kühlschrank wieder Erbe wie er mehr. Alles was du wolltest war eine Fail. Doch du warst zu weich für dieses Game. Dieses Game, dieses Game, dieses Game. Da war so ein Typ, den das Leben nicht grad sehr viel schenkte. Sehr viel schenkte. Der bei jeder Kreuzung immer in die falsche Richtung lenkte. Er war allein, hatte nur Kollegen, keine Freunde. Alles, was er hatte, war nur seine Bon und seine Träume. Seine Träume. Träume, Träume, Träume, Träume.